بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Also liebe Geschwister, zur Erinnerung an das letzte Mal, haben wir einen Hadith kennengelernt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er uns, also die Version, die wir überliefert, wie erwähnt haben, ist schwach, aber es gibt auch authentische Überlieferungen, die das ähnliche aussagen oder das gleiche. Und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, Wahi spricht, das heißt, etwas sagen will, dass Jibril a.s. zu Muhammad s.a.w. geht oder Musa oder was, irgendjemandem, dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala diese Worte und die Engel verlieren alle ihr Bewusstsein, werden ohnmächtig und fallen nach dem Boden, machen Sujud, ja, für Allah subhanahu wa ta'ala, und dann nach und nach heben sie ihren Kopf, ihr Haupt hoch. Der erste ist Jibril a.s., der dann die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala erhält. Und dann Jibril a.s. steigt vom obersten Himmel, vom 7. zum 6. zum 5. zum 4. und so weiter. Und jedes Mal trifft er auf Engel, die ihn dann fragen, Jibril fragen, was hat Allah gesagt? Und dann sagt er, hat die Wahrheit gesagt. Und das ist die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes. Und zwar geht es um die Al-Wahi. Al-Wahi. Deswegen Jibril sagt jedes Mal Al-Haq. Er hat Al-Haq gesagt. Und er sagt ihnen nicht tatsächlich, was die Engel, was Allah gesagt hat. Weil nur Jibril weiß, was Allah sagt, wenn es Wahi ist. Wie Koran, wie Taurat und wie Zabur und so weiter. Allerdings haben wir gesagt, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala in Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr bestimmt den Rizq und die anderen Sachen, bestimmt in Laylat al-Qadr für das kommende Jahr, für jeden einzelnen Menschen, dann natürlich die entsprechenden Engel wissen davon Bescheid. Ja? Und das geschieht in jedes Jahr, wie Allah sagte, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ. Also die Engel steigen herab und der Geist in ihnen oder unter ihnen. Und das ist also jedes Jahr, wissen wir, geschieht das, Laylat al-Qadr. Ja. Okay, diesen Hadith haben wir uns beim letzten Mal angeschaut und auch den dazugehörigen Vers. Und heute wollen wir inshallah erstmal kurz ein bisschen Nutzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben. Zum einen können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Willen, Irada. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will, wann er will. Manchmal Allah subhanahu wa ta'ala, einmal hat Allah entschieden, dass er den Adam erschafft, hat er ihn erschafft. Okay? Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala hat, immer hat Allah einen Willen. Das heißt, seine Taten, Allah sind abhängig von seinem Willen. Wann er will, tut er etwas. Okay? Und das ist ein wesentlicher Grundsatz von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Im Gegensatz zu anderen Sekten, die im Islam zugeschrieben werden. Kun fayakun, natürlich, genau. Und wann er will. Wenn er will. Also egal was er tut, Allah sagt, das entweder erschaffen oder das Sprechen, egal was, er tut es, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Ja, ja. Also es ist ein Unterschied zwischen Ahl Sunnah und anderen, wie wir demnächst sehen werden. Ja? Deswegen, was für uns selbstverständlich ist, ist für andere eben nicht selbstverständlich. Wir lernen aus diesen Hadithen, die wir gelernt haben, vieles. Wir lernen daraus, dass Jibril a.s. eine besondere Stellung unter den Engeln. Sonst wäre er nicht der Auserwählte, der Amin al-Wahi. Der Anvertraute der Offenbarung, wenn man die Offenbarung anvertraut, ja, und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, wir lernen des Weiteren Folgendes kennen. Und zwar, worum geht es in diesem Kapitel? Wir haben gesagt, es geht natürlich um, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet. Es geht um Tawhid al-Uruhiyya in diesem Kapitel, ja. Und das Beispiel, was uns Allah im Koran gibt oder der Prophet dementsprechend im Hadith uns erklärt, beweist uns Folgendes, und zwar, dass diese Mushrikun, die ja andere außer Allah anbeten, selbst wenn sie die Engel anbeten würden, die edelste Schöpfung Allahs, ja, allgemein, die Engel sind besser als die Menschen. Allgemein, die Engel sind besser als die Menschen. Selbst wenn sie diese Engel anbeten würden, um Hilfe flehen würden, würde es ihnen nicht nutzen, denn sie, diese Engel, haben Angst und fallen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala nieder, wenn sie Allahs Worte hören. Ja, also das ist der, was wir aus diesen Versen lernen möchten. Ja, aus dieser Erzählung. Dann, das habe ich schon gesagt, dann lernen wir aus diesen Versen aus dem Koran, diesen Hadithen, was unsere Aqida angeht, dass tatsächlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen zuschreibt. Zu diesen Sachen gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich spricht, wann er will. Und da kommen wir genau zu dem Thema, was hier angesprochen wird. Und zwar, wir unterscheiden uns in dieser Thematik ganz grundsätzlich von den Asch'ariya al-Mu'attila. Und Asch'ariya nennt man die Menschen, diejenigen, die sich zugehörig fühlen zu Abul Hasan al-Asch'ari, rahimahullah. Und al-Mu'attila, das sind dann tatsächlich das, was sie glauben. Und zwar, wir haben gesagt, mehr als einmal, dass auf Arabisch Ta'til bedeutet etwas außer Kraft setzen. Eine Bedeutung außer Kraft setzen. Das heißt, du sagst zwar, ich sage jetzt ein einfaches Beispiel, okay? Du sagst zwar der rote Teppich, okay? Aber du sagst dann nicht, dass der Teppich tatsächlich rot ist. Das ist so einfach ist das Beispiel. So ist es tatsächlich. Die sagen, das ist der rote Teppich, ja? Aber die sagen nicht, der Teppich ist rot. Übertragen auf Allah subhanahu wa ta'ala seine Namen, zum Beispiel sagen sie, das ist die extremste Form von Ta'til, ja? Die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Alim. Oder sagen wir ein einfaches Beispiel, sagen wir, er ist As-Sami'. Okay? As-Sami'. Was heißt As-Sami'? Er kann alles hören. Genau, der Allhörende, okay? Aber sie sagen dann nicht, dass Allah hören kann. Sie sagen, Allah ist As-Sami', aber sie sagen, Allah kann nicht hören. Das ist eine Katastrophe. Weil das eine ergibt sich aus dem anderen. Das ist für uns selbstverständlich. Für uns ist klar, aber für die anderen ist es nicht klar. Und für die vielen Muslime ist es nicht klar. Und für viele, viele, viele Menschen, die sich als Gelehrte bezeichnen, ist es nicht klar. Und zwar alle, die sich nämlich als Asha'ala zugehörig fühlen oder Maturidiyya zugehörig fühlen, die sagen nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Okay? Nicht in Bezug auf As-Sam' unbedingt so extrem, aber in Bezug auf andere Eigenschaften sehr wohl sehr extrem. Zum Beispiel, damit wir ein Beispiel verstehen, und es ist zum Beispiel über den Koran. Über den Koran. Wir alle glauben, dass der Koran, den wir haben, das ist Allahs Wort. Wir alle glauben das. Wer etwas anderes sagt, ist Kafir. Brauchen wir nicht darüber lange diskutieren. Aber wir Ahle Sunnah Jama'ah, wir glauben tatsächlich, dass diese Worte hier drin sind, Allahs Worte sind. Die Asch'ariya sagen was anderes. Die sagen, der Koran ist Allahs Wort. Aber das, was wir hier haben, ist was? Makhluk. Ist erschaffen. Ist ein Geschöpf Allahs. Ist nicht das Wort Allahs. Sie sagen zwar, der Koran ist Wort Allahs und Allahs Wort ist unerschaffen, also غير makhluk, aber es ist nicht das hier. Sondern was wir hier haben, sagen sie, ist etwas, was auf die Bedeutungen des tatsächlichen Koran hinweist. Das heißt, dieser Koran, sagen sie, gibt die Bedeutung vom Koran wieder. Es ist nicht der richtige Koran, sagen sie. Okay? In Wirklichkeit, das ist die Katastrophe schlechthin. Ja, das ist nicht, also das ist der Unterschied, ein Wesensunterschied zwischen uns und der Asch'ariya und auch welche Firka ist das Asch'ariya? Ja, die Asch'ariya. Das ist auch eine Sünnat und Jumu'at, diese Firka. Wallahi, ein Teil, ein bisschen ja. Wir sagen nicht, Asch'ariya ist raus aus Ahl al-Sunnah Jama'ah. Wir sagen Teil davon, okay. Aber dieser Teil von Koran zum Beispiel, Katastrophe, geht nicht. Ja? Das ist Koran Allahs Wort, fertig. Diskutieren wir nicht darüber. Zum Beispiel die Schia auch so und das sage, ne? Allahu a'lam. Allah. Aywa. Was ist jetzt allerdings, also noch einmal zum Verständnis, noch einmal deutlich. Das Wort Mu'attila bezieht sich auf Leute, die Ta'til machen. Das heißt, Leute, die Bedeutungen von den Namen und Eigenschaften Allahs, Allah nicht zuschreiben. Das ist Ta'til. Wie heißen sie tatsächlich? Wer sind das? Das sind Asha'ira zum Beispiel. Ja, das sind die Menschen, die Abul Hasan Asch'ari gefolgt sind in seiner Lehre, die er eine Zeit seines Lebens vertreten hat. Ihr wisst ja, am Ende seines Lebens hat er die Lehre auch nicht mehr vertreten. Abul Hasan Asch'ari am Ende seines Lebens ist zurückgekehrt zu Aqidah von Imam Ahmad ibn Hanbal von Ahl al-Sunnah al-Jama'ah. Okay? Nur die Leute heutzutage folgen das natürlich nicht. Ja? So, jetzt gibt es allerdings eine extremere Version als Asha'ira. Es gibt die Asha'ira und es gibt die Mu'tazila. Mu'tazila, die sagen tatsächlich, keine einzige Eigenschaft akzeptieren sie von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie glauben nur an die Namen. Sie glauben nur die Namen. Die sagen Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, ist zum Beispiel Al-Alim. Ja? Aber die sagen nicht, Allah subhanahu wa ta'ala weiß oder hat Wissen. Sie sagen, Allah ist Ar-Rahim, aber sie sagen nicht, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, hat Rahma. Er ist Ar-Rahim, aber er hat keine Rahma. Ja? Das ist die extremste Form, keine einzige Sifa akzeptieren sie. Die Asha'ira, was machen sie? Sie akzeptieren die meisten nicht, aber sieben akzeptieren sie, wie wir gelernt haben. Sieben akzeptieren sie von diesen Sifat. Und, aber auch nicht genauso, wie wir sie akzeptieren. Die Asha'ira zum Beispiel sagen über Allahs Sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Art zu sprechen, also wir Ahle Sunnah, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will, mit wem er will, wie er will, wassalamu alaikum wa rahmatullah, sag's erledigt, okay? Und wie wissen wir nicht. Die, aber dass er spricht, wissen wir, weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat mit ihm geredet, direkt in Lailat al-Mi'raj, Musa hat mit ihm direkt geredet, ja? Gut. Die Asha'ira sagen, nein, das Sprechen Allahs ist eine Eigenschaft, so wie Al-Ilm und wie Al-Hayah, wie also das Wissen und wie das Lebendigsein. Das heißt, es ist immer mit ihm diese Eigenschaft. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo er spricht und wo er nicht spricht. Nein, diese Worte Allah sind immer bei ihm. Immer. Er spricht nicht extra, sind immer da. Okay? Und das bedeutet bei ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte können nicht gehört werden, sondern sie sind etwas wie Gedanken. In Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Ja? Und die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte kann man nicht hören. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Deswegen würde ich nur sagen, also deswegen manche Sachen, auf die wir hinweisen, sind für uns selbstverständlich, weil Allah es im Koran gesagt hat, aber manche Leute, sie akzeptieren das trotzdem nicht. Ja. Frage, die Asha'ira und die anderen, warum akzeptieren sie dieses Thema nicht? Ja? Oder die Asha'ira, warum akzeptieren sie nur sieben Sifat von diesen ganzen Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala? Weil sie sagen, bei diesen sieben, der Verstand bestätigt das. Bei diesen sieben sagen sie, der Verstand akzeptiert das. Al-Aql. Und bei den anderen, der Verstand akzeptiert das nicht. Okay? Und wir sagen, wir stimmen ihnen mit den sieben überein und mit dem Rest nicht. Weil wir sagen, mit den sieben haben wir keine Meinungsverschiedenheit. Jeder akzeptiert sie. Also zwischen Ahl Sunnah und der Asha'ira. Aber bei den anderen Sifat sagen wir, eine Sifa von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, wird auf zwei Art und Weisen mindestens oder zwei Arten und Weisen ihm zugeschrieben. Entweder tatsächlich durch Logik, ja, alaikum salam, die natürlich bestätigt ist durch den Koran, die Sunna, keine Frage, sehr klar. Ja. Das heißt, entweder eine Eigenschaft, die nachvollziehbar ist, logisch, oder zweitens durch einen Beleg, auf Arabisch sagt man Dalil Masmu', ein Beleg, den man hören kann. Gemeint ist Koran oder Sunna. Das heißt, muss ich mit meinem Verstand nachvollziehen können, wie Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich erschafft? Ich muss nur wissen, dass Allah erschafft. Ja, Khaliq. Ja. Wie macht Allah? Er sagt, kun fayakun. Wie? Ich weiß nicht wie. Ich muss nicht wissen. Ich brauche nicht wissen. Ich kann nicht wissen wie. Und trotzdem akzeptiere ich das. Sie akzeptieren das vielleicht nicht. Ja, gut. Das nennt man Taslim. Das heißt, dass man sich Allah ta'ala ergibt in dieser Hinsicht. Da sind wir mit dem Kapitel fertig. Wallahu ta'ala a'lam. Neues Kapitel heißt Babu al-Shafa'a. Al-Shafa'a hat der Autor, rahimahullah, in Kitab al-Tawhid erwähnt, weil die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir wissen, sie haben an viele Götter geglaubt und an Allah subhanahu wa ta'ala als den höchsten Gott. Und was haben sie mit den anderen Göttern gemacht? Ja, sie haben gesagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir beten diese anderen Götter nur an, damit sie Schafa'at machen für uns. Damit sie Schafa'at machen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Form des Schirk, natürlich, keine Frage. Ja, weil sie beten sie ja an. Und die Schafa'a wird verlangt von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Dass wir von der Schafa'a profitieren werden, von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, inshallah, wenn wir Muslime sind, ja, besteht kein Zweifel. Jeder Mensch auf der Welt, Kafir und Muslim, wird profitieren von der großen Schafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie wir gleich sehen werden. Ja. Aber wir dürfen sie nicht von ihm verlangen. Ich kann nicht hingehen zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sein Grab, und ihm sagen, oh Rasulullah, gib mir Schafa'a. Das geht nicht. Ja. Mach das, was du tun musst, dann bekommst du seine Schafa'a. Geh auf den legalen Weg. Der illegale Weg ist verboten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala braucht keine Schufa'a. Schufa'a ist der Plural von Schafi'. Schafi' ist jemand, der Fürsprache einlegt, der Schafa'a macht. Jemand, der Schafa'a macht, ist ein Schafi'. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht das nicht. Also die heutigen, ein König heutzutage, braucht Shafa'a. Weil er kriegt nicht alles mit, was passiert. Ja? Er braucht Leute, die ihm helfen können. Er braucht Leute, die zwischen ihm und den einfachen Leuten stehen, damit nicht alles zu ihm kommt. Ist ihm zu anstrengend, zu viel. Ja? Deswegen setzt er lieber 100 Leute ein, die filtern schon mal alle Angelegenheiten, die sowieso der König niemals akzeptieren würde, als Fürsprache. Okay? Und dann 1, 2, 3, 4, 5 kommt pro Tag vielleicht bei ihm an, und die sind sowieso schon 5-mal gefiltert, und dann akzeptiert er sie. Ja? Willst du was sagen? Und jetzt, mach weiter. aber Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles, er hört alles, er sieht alles, er kann alles machen, was er will. Also können wir direkt von ihm Schafa'a verlangen. Brauchen wir keine Vermittler. Ja. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie kann das existieren, die Schafa'a von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Ja, zeige ich gleich. Kommt gleich jetzt. Kommt gleich, ja. Weil das ist ein großes Kapitel, ja. Das kommt, inshallah, jetzt gleich, ja. Okay. Und, aber, in diese Dunya, wenn ein König ein Schafi'a hat, also Leute hat, die ihm helfen, dass man zu ihm kommt und du sagst dem Sekretär, bitte hilf mir bei dem König, er soll mir was unterschreiben und weiß nicht was. Warum hat der König Shufa'a, Plural von Shafi'a? Weil er das nicht alles bewältigen kann. Ja? Bei Allah SWT ist es natürlich nicht so. Bei Allah SWT gibt es auch Shafi'a, aber der Grund, warum es Shafa'a bei Allah gibt, ist zwei Gründe. Erstens einmal, damit derjenige, der Shafa'a macht, zum Beispiel Rasulullah SAW, Allah SWT seinen Stand erhöht, ihn ehrt, damit er geehrt wird, gelobt wird von Allah SWT. Ja. Die zweite Sache ist bei Shafa'a, bei Allah SWT, ist, dass wenn jemand für mich Shafa'a macht, ich habe davon einen Nutzen, ich habe davon einen Vorteil. Okay? Das sind die zwei Sachen. Aber im Grunde genommen, Allah SWT profitiert davon nichts. Ja, klar, aber Allah SWT braucht das alles nicht. Ja? Okay. Und die Beispiele für die Shafa'a ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Shafa'a machen wird für manche Menschen, dass sie in Jannah kommen. Für manche Muslime, damit sie in Jannah kommen. Und der Shafa'a ist von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manche, eben, dass sie, wenn sie in die, damit sie nicht in Jahannam kommen. Ja, damit sie nicht in Jahannam kommen. Tayyib. Der Autor hat jetzt einen Vers erwähnt aus dem Koran. Dort heißt es, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Und warne damit diejenigen, die befürchten oder Angst davor haben, dass sie zu ihrem Herrn versammelt werden. Sie haben außer ihm weder einen Schutzherrn noch jemanden, der Fürsprache einlegen könnte. Warne damit diejenigen, mit wem? Warne mit dem Koran. Warne mit dem Koran diejenigen, die fürchten, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Das heißt, sie haben Angst an dem Tag, an dem sie zu Allah zurückkehren. Inshallah, wir alle werden mit dem Koran gewarnt, an einem Tag, an dem niemand uns helfen kann und niemand Shafa'a geben kann, außer durch Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung des Verses. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Außer Allah oder außer durch Allah haben sie keinen Wali, keinen Schutzherrn, keinen Helfer und keinen Schafir. Keinen, der ihnen Schafa'a bewilligen könnte, dass es sein Einverständnis geben könnte, dass sie Schafa'a bekommen. Dann hat der Autor einen zweiten Vers erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قل لله الشفاعة جميعا. Sprich, Allah gehört jegliche Art von Shafa'a. Allah gehört jede Art von Shafa'a. Und gemeint ist, weil wir, Alhamdulillah, als Muslime, nicht nur einen Vers betrachten, sondern die Verse in Einklang verstehen. Wir verstehen alle Verse gleichzeitig, ja, zusammen. Ja. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers ist nicht gemeint, wie manche Sekten haben im Islam gesagt. Aufgrund dieses Verses, es gibt keine Shafa'a. Es gibt nur Shafa'a von Allah. Weil Allah sagt, sprich, Shafa'a ist für Allah allein. Oder die gesamte Shafa'a ist für Allah. Gemeint ist, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, wer die Shafa'a machen darf und wer sie nicht machen darf. Das mit dem Vers gemeint. Ja? Weil sonst gäbe es einen so großen Widerspruch im, wie heißt es, im Koran, den es nicht geben kann und nicht geben darf, logischerweise. Ja? Und der Koran widerspricht sich nicht. Dieser Vers, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, sprich, Allah gehört jede Art von Shafa'a, das heißt, er bestimmt über jede Art von Shafa'a, heißt, bedeutet was? Es gibt verschiedene Arten von Shafa'a. Es gibt verschiedene Arten von Shafa'a. Und über alle sie beurteilt Allah subhanahu wa ta'ala, welche davon zugelassen wird, welche nicht. Und es gibt verschiedene Arten. Und zwar sagt der Autor, rahimahullah, oder der Erklärer, und zwar, dass die Gelehrten die Shafa'a in vier Teile oder in zwei wesentliche Teile eingeteilt haben, wie die auch sei. Und zwar gibt es einmal die Art, erstmal gibt es die Shafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar die wichtigste Shafa'a, oder nicht die wichtigste, astaghfirullah, sag ich mal, die Shafa'a, für die er bekannt ist. Ist die Shafa'a, Yawm al-Qiyamah, wenn alle Menschen warten darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Gericht beginnt, dass endlich das Gericht anfängt. Weil wir warten und warten und warten und warten. Wir warten tausende von Jahren und wir warten, bis endlich das Gericht anfängt. Und fängt nicht an, weil dann gehen ja die Menschen nach und nach, bis sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen. Und er macht dann Shafa'a, das was? Dass das Gericht anfängt. Das ist die Shafa'a al-Uzma, die große Shafa'a. Und wer hat davon Nutzen? Jeder Mensch. Muslim und Kafir. Ja. Warum? Weil das so eine Anstrengung ist an diesem Tag, wenn du tausende Menschen, wie viele Jahre lebt er? 70, 80, 100 Jahre, erwartet an diesem Tag tausende von Jahren. Yawm al-Qiyamah laut dem Koran, dauert 50.000 Jahre. Laut dem Koran, Surat al-Ma'arij. Deswegen warten sie so lange, dass sie sagen, Hauptsache es fängt endlich an, wir können nicht mehr warten. Wir können nicht mehr warten, was mit uns passieren wird. Okay, das ist die erste Shafa'a, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für alle Menschen Shafa'a machen wird. Aber wie geschieht das? Wir kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, trotzdem erwähnen wir ihn kurz und bündig und sagen, dass die Menschen als erstes nicht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, sondern als erstes gehen sie zu Adam alaihi wasallam, dem Vater der Menschheit, und sie sagen ihm, O Adam, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich mit seiner eigenen Hand erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Engeln befohlen, dass sie Sujud für dich machen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir die Namen von allen Dingen gelehrt. Und dann sagen sie zu ihm, deswegen geh zu Allah und mach Shafa'a, dass wir endlich anfangen mit dem Gericht. Und dann sagt Adam alaihi salam allerdings, ich kann das nicht tun, denn wie ihr wisst, habe ich vom Baum gegessen und ich hätte davon nicht essen dürfen. Und guckt mal, obwohl Adam alaihi salam hat Tauba gemacht, und Allah subhanahu wa ta'ala hat Taube angenommen, Allah hat ihm die Sünde schon längst verziehen, aber trotzdem, Shafa'a ist eine edle Stellung. Shafa'a ist etwas Besonderes. Das macht nicht jeder. Okay? Shafa'a ist für einen besonderen Menschen, und Adam a.s., obwohl er ein Nabi war, ein Prophet war, hat er gesagt, ich kann diese Shafa'a nicht machen, das steht mir nicht zu. Ja. Wie dem auch sei, also der Beweis ist im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taube von ihm angenommen hat. Thumma taba alayhi. Ja, Allah hat ihm die Taube von ihm akzeptiert. Dann gehen sie zu Nuh alayhi salam, dem zweiten Vater der Menschheit. Ja, nachdem die Menschen ausgerottet waren in seiner Zeit, bis auf ihn und seine Nachkommenschaft oder sie, dann sagen sie ihm das Gleiche, O Nuh und so weiter. Und dann sagt er, tut mir leid, ich kann keine Shafa'a machen. Ich habe damals, als ich auf dem Schiff war, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala mir vorher versprochen, dass er mich und meine Familie erretten wird. Und danach, nachdem die Flut kam, ja, habe ich gesagt, O mein Herr, Rabbi inna bni min ahli, O mein Herr, mein Sohn gehört doch zu meiner Familie, wa inna wa'daka al-haq, und das, was du versprichst, ist die Wahrheit, wa anta ahkam al-hakim, du bist doch der Weiseste, derjenigen, die entscheiden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er ist nicht Teil von deiner Familie. Er ist nicht Teil von deiner Familie. Ein Muslim und ein Kafir passen nicht zusammen, sind nicht eins. Ja? Nicht Muslim. Nicht Muslim, er war Kafir. Ja? Und deswegen sagt Nuh a.s., ich hätte diese Sache nicht fragen dürfen. Allah hat zu mir doch gesagt, dass meine Familie mit mir sein wird. Wie kann ich dann zu Allah sagen, meine Familie ist nicht mit mir? Ja. Und dann wird sagen, ich kann das nicht machen. Dann gehen sie zu Ibrahim a.s. Und wir wissen ja, dass Ibrahim a.s. dreimal gelogen hat und die Unwahrheit gesprochen hat. Obwohl, und das sind tatsächlich Lügen gewesen. Nicht wie manche Leute sagen, nee, es war kein, nein, es waren Lügen. Ja. Nur, wir wissen doch, dass nicht jede Lüge haram ist. Wir wissen, dass nicht jede Lüge haram ist. Salama radiallahu anha hat gesagt, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yurakhisu fi shay'in min al-kadhib illa fi thalath. Niemals hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagt Salama radiallahu anha, ja, niemals hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erlaubt zu lügen, außer in drei Situationen. Und was sind die drei Situationen? Erstens, wie bitte? Ja, die Verheirateten wissen das natürlich, okay? Also, man redet mit seiner Ehefrau. Oder die, pass auf, der Hadith heißt auch, und die Ehefrau redet mit dem Mann. Beides, okay? Weil, wir wissen, jeder, der verheiratet ist, weiß, dass eine Frau zum Beispiel fragt einen, wen liebst du am meisten? Ja, man muss natürlich sagen, dich. Ja, man kann nicht sagen, ja, natürlich erstmal Allah subhanahu wa ta'ala, dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich wird es akzeptieren, aber das, sag mal so, das macht die Stimmung jetzt nicht so vielleicht angemessen. Vielleicht das Allah. Auf jeden Fall, man muss sagen, meine Frau. Okay, andere einfache Frage. Sie fragt dich, wer ist der Schönste im ganzen Land? Und dann musst du sagen, du natürlich. Okay? Und jeder Mensch weiß, ich sage nicht, jeder kann sich den Rest selbst denken. Es geht nicht um meine Frau, deine Frau. Nein, es geht nur darum, es gibt verschiedene Arten von Frauen. Okay? Jeder hat ihre Schönheit auf irgendeine Weise. Aber wie dem auch sei, nicht unser Thema. Das heißt, man muss in Anführungsstrichen sie anlügen. Ja? Und das ist erlaubt. Halal, Alhamdulillah. Ja? Die zweite Sache ist, was, wenn man im Krieg ist. Im Krieg, man sagt nicht dem Feind die Wahrheit, ist ja klar. Nicht mal den Muslimen sagt man die Wahrheit, als Führer. Ja? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er auf eine Ghazwa gegangen ist, hat er nicht den direkten Weg genommen, sondern er ist einen anderen Weg gegangen. Einen Weg, dass man denkt, er geht zu der Ortschaft A, und in Wirklichkeit, dann geht er zur Ortschaft B, ganz woanders. Er macht einen Umweg, damit die Leute nicht wissen, du weißt, die Leute reden untereinander, ah, wir gehen dahin, und dann der Feind weiß schon längst Bescheid, bevor man da angekommen ist. Besonders damals, ja. Jetzt die dritte Sache, wann hat er erlaubt zu lügen? Wann? Wenn man Streit kriegt. Genau, Streit schlichten will. Das heißt, zwei haben Streit, und du gehst zum einen, sagst ihm A und B, ja. Wir beide haben Streit zusammen, ja. Und er kommt und sagt dir, pass auf, der Nail, ihr tut sehr leid. Er entschuldigt sich. Ich habe gar nichts gesagt, ja. Aber er sagt zu dir, Nail, er tut ihm leid. Er weint schon und entschuldigt sich. Und dann du bekommst ganz weiches Herz. Du sagst, ich verzeih ihm jetzt, ja. Und dann er kommt zu mir und sagt das Gleiche. Der Abi hat gesagt, er ist so traurig. Er ist ein armer Onkel. Und er weint und weiß nicht was. Und trefft euch doch mal. Und dann treffen wir uns zusammen und wir verhalten uns in die Arme und weinen und wir entschuldigen uns gegenseitig. Obwohl wir gar nichts gemacht haben. Aber das funktioniert, ja. Das nennt man Islah und gehört zu den guten Taten. Ja? Und deswegen, und Ibrahim a.s. hat das ähnlich gemacht. Ibrahim a.s., als er nach Ägypten gegangen ist und man gefragt hat, wer ist diese Frau, und zwar seine Frau, der Pharao hat nachfragen lassen, was hat er gesagt? Er sagt, meine Schwester. Okay. Ist das eine Lüge in dem Sinne? Manche Gelehrte haben gesagt, es ist nicht mal eine Lüge, weil es ist seine Glaubensschwester. Im Islam ist seine Schwester. Mit dem auch sein. Natürlich, die Leute haben verstanden, es ist seine leibliche Schwester. Warum? Weil er hatte Angst, wenn er sagt, ich ist meine Frau, dann der Pharaon wird mich töten und meine Frau nehmen. Ja, und es waren die einzigen Muslime, die zu der Zeit, sagt man. Es gab keine Muslime außer sie zu der Zeit. Ja? Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, das war die eine. Die zweite Sache ist die geschickte Lüge, die im Koran verzeichnet ist. Und zwar als sein Volk an dem einen Tag, haben sie einen Tag im Jahr, wo sie den Götzen Tiere opfern und dann machen sie das Fleisch vor diese Götter. Ja? Und dann gehen sie raus und warten sie, bis die Götter Baraka machen. Und dann kommen sie zurück und dann essen sie ihr Fleisch. Und Ibrahim hat gesagt, ich bin krank. Ich muss hier bleiben in der Stadt. Als dann alle draußen waren, hat er natürlich die Götter alle kaputt zerschlagen, bis auf den größten von ihnen. Und die Geschichte ist bekannt. Ja? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich bin krank. Das stimmt nicht, er war nicht krank, sondern er wollte gucken, was er da für einen Plan, was für einen Plan er schmieden kann. Ja? Das war. Und die dritte Lüge war, als er, die ist auch im Koran erwähnt, und zwar, Ibrahim, Moment mal. Wo der gesagt hat, der Große hat die andere kaputt gemacht. Baraka, ja, das ist genau. Das war gesagt, Allah, in der Geschichte selbst. Ja. Ich habe jetzt eine neue Geschichte gedacht. Die gleiche Geschichte, Baraka, Allah, er hat gesagt, fragt den Großen von ihm, er hat also die anderen Götter zerstört. Das stimmt nicht, ja. Er hat es einfach. Alayhi, Baraka, Allah, Jazakallah, Khair. Okay, dann Ibrahim, alayhi salam, sagte, ich kann nicht, dreimal gelogen, Ich soll Schafa'a machen, was soll das? Geht lieber zu Musa, dann gehen sie zu Musa alayhi salam. Und Musa alayhi salam, was hat er gemacht? Na, er hat jemanden ermordet. Aus Versehen. Aber er hat ermordet, aber aus Versehen. Und Allah hat ihm vergeben, Allah hat ihm vergeben. Musa hat gesagt, Rabbi ghfirli im Koran. Ja? Und Allah sagt, faghfara lah. Allah hat ihm dann vergeben. Das war's. So einfach war das. Ja? Es war auch keine Absicht, aber trotzdem, jemand, der ermordet hat, will Schafa'a machen. Das geht nicht. Okay? Wie dem auch sei, dann gehen sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagt, ana laha, dafür bin ich zuständig und er hat uns das alles mitgeteilt. Er wusste das alles. Aber anscheinend, auch an diesem Tag, anscheinend diesen Tag, er kriegt nicht erst zu Beginn mit, was alles passiert. Er kriegt nicht mit zu Beginn, was alles passiert, bis die Leute dann zu ihm kommen und sagen, siehst du nicht, wie es aussieht und so. Und dann wird er die Schafa'a machen und der uns schon damals erzählt hat, alaihi salatu wasallam. Mehrere tausend Jahre dann vorher natürlich. Ja. Zu Isa gehen die auch, oder? Barak auf Weg, noch genau, vor Muhammad sallam, gehen sie zu Isa und Isa wird keine Ausrede erwähnen, aber Isa a.s., weil er Anstand hat, er wird sagen, dass sie lieber zu Muhammad sallam gehen soll. Aus Adab. Isa a.s., genau. Naja, okay. Dann nächstens. Die zweite Art von Shafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar für Ahlul Jannah. Damit sie in Jannah reingehen können. Denn wenn Ahlul Jannah über As-Sirat gehen, über der Brücke über Jahannam gehen, ja, dann werden sie zu Jannah kommen. Und Jannah ist geschlossen. Wer öffnet sie? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, er wird der Erste sein, der sie dann öffnet. Und dritte Art von Shafa'a, haben die Gelehrten gesagt, ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seinen Onkel Abu Talib. Und zwar sein Onkel Abu Talib, wissen wir, ist gestorben als ein Mushrik. Und er geht auch in die Hölle, das wissen wir. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht für ihn Shafa'a, damit eben er eine schwache Strafe bekommt und nicht zu stark. Und wir alle wissen, der Prophet hat uns ja gesagt, welche Strafe es ist. Und zwar, dass Abu Lahab wird in einer Stelle der Hölle sein, die flach ist, nicht zu tief, flach. Und er wird Schuhe bekommen aus Feuer, sodass sein Kopf anfängt zu kochen von diesem Feuer. Das ist die Strafe, die er bekommen wird, weil er Shafa'a bekommt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns davor bewahren. Und all dies nur warum? Weil als er am Sterben lag, hat er gesagt, ich möchte Mushrik bleiben. Das war sinngemäß seine letzten Worte. Die Leute, die seine schlechten Freunde außenrum, haben zu ihm gesagt, bleib auf deiner alten Religion. Und Muhammad hat ihm gesagt, sag La ilaha illallah, dann werde ich für Allah, bei Allah Shafa'a machen für dich. Und er wollte nicht. Das war die einzige. Davon lernen wir natürlich, das beste Beispiel ist für was? Für schlechte Freunde. Wenn man schlechte Freunde hat, sie bringen einen dahin. Und das ist unglaublich, aber das ist eine Sache, die sich tagtäglich zeigt. Menschen, die Kuffar als Freunde haben, die werden sie nicht erinnern an das Gebet, an das Fasten, an Allah subhanahu wa ta'ala zu denken. Ist doch klar. Ist doch klar. Wenn du eine Stunde an Allah pro Tag denkst und der andere denkt drei Stunden, die sind nur nicht gleich. Die sind nur nicht gleich, die Menschen. Ja. Dann die zweite Art von Shafa'a ist das zweite größere Kategorie. Und zwar die allgemeine Shafa'a. Und zwar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auch andere werden Shafa'a machen, und zwar für Menschen, die sollten in Jahannam gehen, und dann machen sie Shafa'a, dass sie nicht in Jahannam gehen. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Hadith ist bei Muslim, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi. Jeder Muslim, der stirbt und an dessen Begräbnisgebet, Salat al-Janaza, ja, 40 Menschen teilnehmen, oder 40 Männer teilnehmen, die keinen Schirk begehen, dann wird Allah ihre Shafa'a in Bezug auf den Toten annehmen. Okay? Jedes Mal, also wenn jemand stirbt, und es gibt mindestens 40 Menschen, 40, kein Schirk machen. Diese Leute, 40 gute Leute, wenn die Dua machen, Allah wird die Dua erhören, und diese geht nicht in Jahannam. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala uns das auch leicht machen. Dann die Shafa'a, die mutawatir ist, überliefert ist, viele andere auch natürlich, ja. Also ich meine, die Shafa'a im Koran, der erwähnt, ist auch Mutawatir, aber die spezielle Art von Shafa'a, diese ist Mutawatir, und zwar, dass Menschen, Muslime, werden in die Hölle gehen, möge Allah uns davon bewahren, und dann wird es Shafa'a geben für diese Leute in Jahannam, dass sie rauskommen aus Jahannam in Jannah gehen. Natürlich nur für Muslime. Ja. Und diese Sache ist Ijma'. Warum? Ijma' natürlich außer Ijma' unter den Sahaba. Ijma' und das reicht eigentlich, das ist schon für uns Ijma'. Aber danach gab es zwei Sekten mindestens, die gesagt haben, diese Shafa'a gibt es nicht. Obwohl sie überliefert ist in vielen Hadithen, ich sage Mutawatir, ja, sagen sie, Shafa'a gibt es nicht. Und das ist wieder Al-Mu'tazila und diesmal Al-Khawarij. Warum Al-Mu'tazila und Al-Khawarij? Warum? Weil diese Sekten, deren Problem ist, die haben etwas im Kopf, ein Verständnis, und jetzt müssen sie alle Quellen aus Koran, also Belege aus Koran und Sunna angleichen an dem, was sie denken. Was sagen die Khawarij? Heute gibt es auch moderne Khawarij, also was die Aqida angeht, ja, mindestens. Sie sagen ja, wenn jemand eine große Sünde begeht, große Sünde, wie Alkohol trinken, Zina, Khamr, Qatl, ja, also Ermordung. Ja. Sie sagen, wenn jemand eine große Sünde begeht, ist er Kafir. Das ist die Khawarij. Wenn jemand ein Kreuz, sagen sie, anzieht, er ist Kafir. Wir von einer Sünde, wir sind nicht so schnell. Wir wissen, dass das eine Tat vom Kufr ist, wissen wir. Ja. Aber wir passen auf, wir sind nicht so schnell im Urteilen wie sie. Ja. Das ist ein Vorteil für uns, ja, weil wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Also wenn jemand eine Kufr-Tat begeht, du darfst nicht gleich sagen, Kafir. Weil vielleicht er ist Jahil. Ja, das ist die einfachste Erklärung. Vielleicht er ist gezwungen. Es gibt viele Erklärungen. Okay? Und deswegen, die Khawarij haben ein Problem. Wenn sie jemand jetzt eine große Sünde begeht, zum Beispiel, jemand trinkt Alkohol und man sagt ihm, Junge, trink keinen Alkohol, du weißt doch, es ist haram. Sagt er, ja, ich weiß, es ist haram, aber ich kann nicht, ich bin abhängig und so. Die Khawarij sagt Kafir. Wir sagen, nein, Kafir. Fasir. Gefährlich. Sehr gefährlich. Okay. Und wir haben natürlich glasklare Beweise aus der Sunna des Propheten, dass es Quatsch ist, was sie uns erzählen. Okay? Wie dem auch sei, wenn die Khawarij sagen, jemand, der große Sünde macht, ist Kafir, das heißt, es gibt keine Shafa'a für sie. Klar. Weil, wenn manche Leute in Jahannam gehen, wir sagen, manche Leute gehen in Jahannam, warum? Weil sie haben große Sünden begangen. Und danach Shafa'a gehen in Jannah. Okay? Aber für die Khawarij, wenn man große Sünde begeht, man ist Kafir. Und Kafir geht nicht in Jannah. Also sagen sie, alle Hadithe über Shafa'a für Leute, die in Jahannam waren, sind falsch. So einfach ist das. Ja? Und das gleiche gilt für Al-Mu'tazila. Das ist ein schönes Beispiel für was, der Arabisch nennt man das, den man den Aql vor Naql setzt. Das heißt, Aql, den Verstand, bevor Naql. Naql ist Koran, Sunna. Aql ist der Verstand. Sie machen erst Verstand und dann Koran, Sunna. Na, wir machen umgekehrt. Erst Koran, Sunna, dann Aql. Weil wir können nicht alles verstehen, was Allah uns gesagt hat. Über sich selbst zum Beispiel. Über Jahannam, über Jannah, über Malaika. Können wir das alles verstehen? Wahi, wie kommt zu Muhammad? Das wissen wir nicht. Also können wir nicht über nur rational solche Sachen begründen. Ja. Also, auf jeden Fall, dann gibt es eine weitere Art von Shafa'a. Nein, ich habe noch nicht erwähnt. Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila sagen das gleiche wie die Khawarij, fast das gleiche. Und zwar die Mu'tazila sagen, wer eine große Sünde begeht, ist nicht Kafir. Aber er ist auch nicht Mu'min. Er ist dazwischen. Kein Muslim, kein Kafir. Aber in Akhira geht in Jahannam. Das ist Bid'a, das ist noch fast schlimmer als das erste, was ich gesagt habe. Weil der Mensch entweder ist Muslim oder ist Kafir, gibt keine halbe Sache. Okay? Das gibt es nicht, ja. Aber, wer es ist, natürlich, ich sage euch, Klammer auf, Klammer zu, wenn man natürlich mit solchen Leuten diskutiert, die haben Beweise. Es ist nicht so einfach, ja. Wenn die werden dir einen Hadith bringen, ein Ayah, es gibt einen Vers, und Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, absichtlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Khalidan fiha, und er wird darin ewig bleiben. Ja, und das bezieht sich offensichtlich auf Muslime und auf Kuffar. Ja, und wie gesagt, sie haben starke Beweise, stark dem Anschein nach, natürlich stark im Anschein nach, wenn man, das Tolle ist ja gerade, ihr habt ja gesehen, was machen sie mit den ganzen Hadithen? Die schmeißen sie einfach weg. Ahl-Sunnah macht das nicht so. Ahl-Sunnah sagt, ja, Moment mal, wenn der Prophet sagt, das gesagt, Allah hat das gesagt, das kann ich nicht widersprechen, also müssen wir es irgendwie im Einklang verstehen. Und wie machen wir das immer? Allah sagt doch im Koran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. Es gibt آيات محكمات, klar, glasklare Verse, und متشابهات, mehrdeutige Verse, unklar für viele Menschen. Wie verstehen wir die unklaren Verse? Im Lichte der klaren Verse. Wir haben eine klare Aya, dann wissen wir, das ist unser Aqida. Unklare, das heißt, es gibt zwei, drei Bedeutungen, wir nehmen die Bedeutung, die passt zu den anderen. Weil es kann sich nicht widersprechen. So ist die Sache, ja. Aber die schmeißen einfach einen Teil weg. Das war's. Das ist deren Problem. Aber, ja. Aber wie macht man Tafsir, wenn es so ein Eid ziemlich klar ist? Was jetzt? Wie du jetzt diese Eid gesprochen hast. Ja, da können wir darüber reden. Aber wenn wir nicht über Firach reden jetzt, wir reden über Shafa'a, können wir im Anschluss kein Problem schaffen. Ja. Natürlich, wir könnten auch darüber reden, warum Mu'tazila das sagt und so. Ja. Ich sage dir, was ich weiß davon. Ja. Aber wie gesagt, also reden wir erstmal kurz hier. Haben wir noch zwei Minuten oder so. Nächste Shafa'a, die Gläubigen untereinander. Unser der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Dua gemacht für einzelne Personen. Und auch allgemein, er sagt, Allahumma ghafir li Abi Salama warfi' darajatah. Er sagte, wa Allah vergib Abu Salama, vergib den Sahab, vergib ihm, ja. Warfi' darajatah, und erhebe auch seinen Stand, seine Rangstufe, ja. Und deswegen, und auch ist uns überliefert worden, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist ein Hadith, der wallahi uns so viel Hoffnung gibt, vielleicht wie fast kein anderer Hadith, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua gemacht hat, für jeden Einzelnen von seiner Umma. Dass Allah ihm seine Sünden vergibt. Alle, die er getan hat und die er noch tun wird. Ja, und der Hadith ist mindestens Hassan. Ja. Dieser Hadith ist ein, möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam annehmen. Ja, weiterer Beweis aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Was bedeutet das auf Deutsch? Allah sagt, wer ist diese Person oder wer ist derjenige, der Shafa'a macht bei ihm, bei Allah, illa bi'idhnih, ohne Allahs Erlaubnis. Das bedeutet, wenn Allah Erlaubnis gibt, man kann Shafa'a machen. Wenn er Erlaubnis nicht gibt, kann man nicht Shafa'a machen. Ich habe eine Gespräche von dich wegen dieser Jahr. Alhamdulillah, barakallah. Deswegen, es gibt Shafa'a und von, nicht nur von Allah, sondern auch von anderen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Aya, die wir im Herzen tragen und die wir nach jedem Salah aufsagen, die wir als Beweis praktisch im Herzen haben, die wir diesen Leuten immer vorlegen können. Versteht ihr? Ja. Das ist sehr schön. Alhamdulillah. Okay, dann weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Glasklarer Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, erst nachdem Allah die Erlaubnis gibt für denjenigen, für den er will und mit dem er zufrieden ist. Also glasklar. Die Shafa'a ist also im Koran, dieser ist über Surah An-Najm, Vers 26. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala uns zwei Voraussetzungen gegeben. Nummer eins, er muss einverstanden sein. Er muss die Erlaubnis geben für Shafa'a. Und zweitens, er muss was damit zufrieden sein. Ja. Weil vielleicht man macht Shafa'a, Allah gibt dir Erlaubnis, mach Shafa'a. Aber er wird es nicht akzeptieren, die Shafa'a. Allahu a'lam. Okay? Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala einverstanden ist damit und damit zufrieden ist, dann wird er die Shafa'a von dieser Person akzeptieren. Dann sagt der Autor einen weiteren Vers. Und dann sind wir, inshallah, bei der Pause. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Ja, machen wir hier, ich glaube, das ist jetzt ein relativ neues Unterkapitel hier runter. Noch diese eine Aya und dann kommen wir ein bisschen weiter, noch ein Hadith oder so. Ein, zwei Hadith und dann sind wir mit dem Kapitel schon fertig. Wallahu ta'ala a'lam. Machen jetzt weiter, und zwar hat der Autor einen weiteren Vers erwähnt, Surat Saba, und das heißt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Sag, ruf diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt, also von denen ihr behauptet, dass sie Götter sind außer Allah. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Damit wir verstehen, warum der Autor diesen Vers jetzt erwähnt hat, also diese Götter, die sie anbeten, anstatt Allah, sie nicht einmal das Gewicht eines Stäubchens besitzen sie, weder also in den Himmel noch auf der Erde. Damit wir verstehen, was der Autor mit diesem Vers sagen will, erwähnen wir gleich eine folgende Aussage eines edlen Gelehrten. Zunächst einmal sagen wir, das Besitzen, Al-Mulk, ja, das Besitzen, ist Allah subhanahu wa ta'ala natürlich zugeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala ist der absolute Besitzer von allem. Aber diese Eigenschaft zu besitzen, Malaka, Yamlik, gehört auch den Menschen. Der Mensch besitzt auch. Aber der Unterschied zwischen dem Besitzen Allahs und dem Besitzen des Menschen ist, dass das Besitzen Allahs uneingeschränkt ist und absolut ist, und das Besitzen vom Menschen ist eingeschränkt. Das heißt, du besitzt zwar bestimmte Sachen, aber du darfst zum Beispiel nur das besitzen, was Allah dir erlaubt hat zu besitzen. Zum Beispiel. Okay? Und du besitzt nicht alles. Und du darfst auch nicht mit dem, was du besitzt, machen, was du willst. Allah kann mit seinem Besitz machen, was er will. Okay? Deswegen, wir besitzen Allah besitzt, aber unser Besitz ist nicht so wie sein Besitz. Und zwar sagt Abu al-Abbas, rahimahullah, ta'ala, Taqiyuddin, Ahmad ibn Halim, ibn Abd al-Salam, ibn Taymiyyah, rahimahullah. Er wird übrigens, wie heißt es, Abu al-Abbas genannt, obwohl er nicht verheiratet war. Ja, also es ist eine Kunya einfach. Auch Aisha radhiyallahu hatte eine Kunya, aber obwohl sie nie Kinder gehabt hat. Ja. Er sagte, rahimahullah, nafa Allahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi al-mushrikin. Kulla ma yata'allaqu bihi al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran alles, woran sich die Mushrikun festklammern, all diesen Göttern abgesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles, woran sie sich die Mushrikun anklammern, abgesprochen. Das heißt, egal welches Argument die Mushrikun haben, um andere außer Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, anzurufen, jedes dieser Argumente hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgezeigt, dass es nichtig ist und nichts wert hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat gezeigt, dass er derjenige ist, der alles besitzt. Das heißt, niemand außer ihm besitzt das, was Allah besitzt. Ihm gehört der Himmel und die Erde, das war's. Und niemand außer Allah besitzt nicht mal ein Teil dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Und dann sagt er, und nicht einmal gibt es jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala helfen kann, in irgendeiner Hinsicht, ja, weder in Bezug auf das Vergeben der Sünden oder etwas anderes. Ja. Und jetzt bleibt nur noch eine Sache übrig, damit man die Reihenfolge der Gedanken merkt. Das letzte Argument von den Mushrikin ist also, natürlich, sie wissen, Allah gehört alles, niemand besitzt nicht mal einen Teil dessen, was Allah besitzt, und niemand kann Allah helfen, weil Allah braucht keine Helfer. Aber eine Sache haben sie noch, ein Argument, und zwar Shafa'a. Das heißt, sie sagen, wir beten sie an, damit sie uns bei Allah Fürsprache einlegen. Ja? Und das ist natürlich schon eine Form des Schirk, weil sie beten andere an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala zunichte gemacht, indem er gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Das heißt, die Engel legen keine Fürsprache ein, außer für diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Also nur für Ahl al-Tawhid, nicht für die Mushrikin. Also haben sie kein Argument mehr. Dann sagt er, فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Es ist auch diese Art von Schafa'a, von der die Mushrikun denken, dass sie ihnen nutzen wird, auch die wird am jüngsten Tag ihnen nichts nutzen. كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم, ebenso wie der Koran es also uns mitgeteilt hat, oder wie der Koran es mitgeteilt hat, und der Prophet hat uns auch mitgeteilt folgendes, أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass er am jüngsten Tag oder Yawm al-Qiyama, am Tag der Auferstehung, kommen wird, sich vor seinem Herrn niederwerfen wird, ihn lobpreisen wird, und er wird nicht mit der Schafa'a beginnen. Er wird nicht mit der Schafa'a beginnen. Und danach wird erst zu ihm gesagt werden, heb dein Haupt, sprich, dir wird gehorcht, bitte, dir wird gegeben, lege Fürsprache ein deine Fürsprache wird angenommen werden. Deine Schafa'a wird angenommen werden. Und er sagte, Abu Huraira, radiallahu anhu wa arda, man as'adu an-nasi bi shafa'atik, wer ist derjenige Mensch, o Gesandter Allahs, der am glücklichsten werden wird durch deine Schafa'a? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, wer aus tiefsten Herzen sagt, la ilaha illallah. Und gemeint ist also aus tiefsten Herzen, nicht aus Heuchelei. Man sagt es und man meint es tatsächlich. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu diesen Menschen gehören. Und es ist eine nicht so eine schwere Sache. Aber, wie wir sehen, wie wir wissen, wie es ganz klar ist, wie kann man aus tiefstem Herzen sagen, es gibt keinen Gott, es gibt niemanden, den wir anbeten dürfen, außer Allah, und dann gleichzeitig man betet nicht. Das geht nicht. Das widerspricht sich. Ja. Man kann nicht sagen, Allah muss angebetet werden, man tut es nicht. Ja. Also was lernen wir daraus? Man muss handeln. Also die Worte alleine nutzen nichts. Denn wenn man nicht handelt, dann ist man wie die Heuchler. Die Heuchler sagen auch La ilaha illallah und trotzdem nutzt es ihnen überhaupt nichts. Ja, natürlich hat Abu Huraira diese Frage gestellt, O Gesandter Allahs, wer wird der glücklichste Mensch sein in Bezug auf deine Schafa'a? Wer wird am glücklichsten werden durch deine Schafa'a? Und dann sagte der erste Prophet sallallahu alaihi wasallam, لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. Das ist ein Lob für Abu Huraira, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich habe schon gedacht, dass niemand mich danach fragen wird, außer dir, O Abu Huraira, weil ich deinen Eifer gesehen habe in Bezug auf dem Streben nach Wissen. Also hat gesehen, Abu Huraira radiallahu anhu, war anscheinend jemand, der sehr viel fragt und sehr viel hinterfragt hat und sehr viel nach Wissen gefragt hat. Und deswegen war das ein Lob für ihn, ja, weil nur durch Fragen kriegt man Antworten, nur durch Fragen erlangt man Wissen. Ja. Und wir sind schon fast fertig. Man könnte sagen, und zwar weiter, des Weiteren sagt dann der Autor, فَتِلْكَ الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Das ist also die Schafa'a für Ahl al-Ikhlas. Ikhlas, Leute von Ikhlas. Leute, die Ikhlas haben. Ikhlas ist was, haben wir gesagt? Indem man eine Sache nur für Allah. Für Allah. Nur für Allah. Nichts für Menschen. Nichts für Menschen, nicht für Malak, nicht für Wali, nicht für Sheikh, nicht für Gott. وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Und diese Schafa'a wird nicht für jemanden bestimmt sein, der Schirk begangen hat. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. Und wirklich sagt er, رحمه الله, ist es so, dass Allah سبحانه وتعالى auf seiner Gunst, auf seine Fadl heraus, seine Gunst heraus, ergibt Schafa'a eigentlich. Das heißt, die ganze Rahma kommt von Allah سبحانه وتعالى letzten Endes. Ja. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. Er vergibt also dann bestimmten Menschen aufgrund des Duas, den manche Menschen zu Allah SWT gemacht hat und mit dem Dua Allah einverstanden war. Und dann wird Allah die Shafa'a akzeptieren, liyukrimahu, damit er diesen Menschen edel behandelt, das heißt, der Shafa'a macht, das heißt, er wird, weil es ist eine edle Sache für Allah, für einen Menschen. Man geht zu Allah, bittet ihm, oh Allah, man hat sowieso, alhamdulillah, schon gewonnen. Ja? Und man sagt, oh Allah, bitte vergib den anderen Menschen auch noch und so. Und Allah akzeptiert deine Shafa'a, wer bist du? Niemand bist du, aber Allah akzeptiert deine Schafa'a. Das heißt, du hast eine große Stellung bei Allah SWT. وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. Dadurch erhältst du dann diese lobenswerte Stellung von Allah SWT. فَالشَّفَاعَ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنَ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكَ وَهَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِي فِي مَوَاضِعَ. Und deswegen, also sagt zusammengefasst jetzt noch einmal, die Schafa'a gilt nur für den, die es Allah erlaubt hat, SWT. Und das hat immer zu tun mit Leuten, die Muwahidun waren, das heißt, die Tawhid verinnerlicht haben. Und damit sind die Worte des Autors vorbei. Und damit bin ich auch am Ende. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.